bin weit davon entfernt, ein Mensch zu sein mit ruhigem Händchen. Mein Puls läuft auf 100, seh ich dich in Sakko und Hemdchen. Du bist ein Mensch, an dem mir alles widerstrebt ist zu sehen. Um keinen Stress zu machen, geh ich dir lieber aus dem Weg. Doch die Ratten tauchst du überall auf, wohin ich auch sehe. Erblick ich deine Spuren, die du hinterlässt auf Straßen und Wegen. Es ist wie eine Seuche, die sich verbreitet. Alles mutiert, als Ergebnis gibt es lebende Zombies, die nach Geld gieren. Wegen Kohle wird gemordet, wegen Kohle gibt es Krieg. Ob schwarz, rot oder golden, zerstört wird auf jedem Gebiet. Ein Gen hat einen Besitzer, Maschine ersetzt jetzt Tischler. Und dank Tiefseenetzen gibt's bald auch keine Fische mehr. Wir sind Opfer unseres Gaumens und unseres Glaubens, an dessen Wahrheit wir glauben. Die Physiker an den Raum und nichts kann uns davon abbringen, weiterzumachen wie bisher. Denn der Mensch hat die Welt im Griff, also bitte woher? Kommt die ganze Panik um die Zerstörung des Planeten? Alles, was nicht überleben kann, ist halt unwertes Leben. Die Schwachen müssen gehen, damit die Starken bestehen. Und die Starken sind natürlich die, die über Leichen gehen. Ein Wort ergab das nächste, aus eins mach ich zwei. Und wenn ich nur will, bin ich überall mit dabei. Wer will, der kann. Und wer nicht kann, der will einfach nicht. So einfach ist die Welt, das lehrt uns die Geschichte. Ein Wort ergab das nächste, aus eins mach ich zwei. Und wenn ich nur will, bin ich überall mit dabei. Wer will, der kann. Und wer nicht kann, der will einfach nicht. So einfach ist die Welt, das lehrt uns die Geschichte. Auf mich hat außer mit Steinen geworfen noch nie jemand geschossen. Krieg ja nicht nur vom Hörensagen und als Spiel und im Film. Weil ich nicht devot genug war, wollt mich noch keiner killen. Meine Realität besteht aus Technik, Freunden und Kultur. Ich lebe im Luxus und Dekadenz hinterlässt seine Spuren. Ich kaufe, was ich will, konsumiere, bis ich sterbe. Auch wenn ich vielleicht nicht will, zerstöre ich damit diese Erde. Und das alles für ein bisschen Anerkennung meiner Umwelt, die anstatt mit mir zu reden, alles in Rechnung stellt. Sogar meine Scheiße kostet Geld, will ich sie entsorgen lassen. Hab ich keine Kohle, muss ich dem, wo ich den ganzen Dreck lasse. Hast du nicht genug zu verbrauchen, kriegst du nur Probleme. Es gibt sogar Leute, wenn's nach ihnen geht, dürftest du nicht mehr leben. Weil wer nichts hat, ist auch nichts und nichts kann nicht existieren. Also am besten alles sammeln und effizient exekutieren. Vielleicht kommen wir dahin, es war auf jeden Fall real. Vorerst wird in Afrika gestorben, für die ist es ganz egal, was mit ihnen ist. Denn sie sind die Überbevölkerung. Denk ich zu viel über die Menschheit nach, wird mir übel davon. Und ich kann dann nicht mehr schlafen, bin dann völlig geschafft. Als Kind hätte ich niemals an solche Grausamkeiten gedacht. Die Kultur in Europa ist geprägt von Mord und Totschlag. Kein Wunder, dass uns kein Außerirdischer besuchen mag. Ein Wort ergab das nächste, aus eins mach ich zwei. Und wenn ich nur will, bin ich überall mit dabei. Wer will, der kann. Und wer nicht kann, der will einfach nicht. So einfach ist die Welt, das lehrt uns die Geschichte. Ein Wort ergab das nächste, aus eins mach ich zwei. Und wenn ich nur will, bin ich überall mit dabei. Wer will, der kann. Und wer nicht kann, der will einfach nicht. So einfach ist die Welt, das lehrt uns die Geschichte.